قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منكبي كغريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد صحيحة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو رديء التمر، رديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني، أي شيء من شعير. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مؤتي دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري كذلك. يقول إن جلسة متنت كان من هيغن أو ده جيبس بروبليم. كان من هيغن أو ده جيبس بروبليم باي أوش. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. باي ألين أو ده إستس باي باي أهن أو ده سواي بيزون. طيب خير. طيب. Ob diese Personen gehen raus und kommen wieder rein. Geht raus und kommt wieder rein und da gucken wir, inshallah. Geht raus vom Raum und dann kommt wieder rein. Sonst werden wir was anderes machen, geht nicht an. Ja, wir können den anderen. Mach den anderen Raum auf und dann gucken wir dort, wenn das in Ordnung ist, dann hier, dann handelt. Moment. kommen zu den anderen Raum. Wie heißt der Raum? Es gibt nicht, ich finde diesen Raum nicht. Ja, genau. Ich höre das. كن في الدنيا كأنك غريبا أو هاجر سبيل، أي إن لم تكن غريبا في هذه الدنيا فكن عابر سبيل، أي من باب التنويع. هو أن تأخذ ما تحتاجه للسفر وخلاص، أي الإنسان في هذه الدنيا مسافر، الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فالدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر، فالإنسان سريع في هذه الدنيا، والمسافر ربما نزل منزلا بقي فيه وثم سافر، لذلك لابد أن يفهم هذا المعنى، وهذا هو حال الدنيا. وعلى الإنسان أن لا يحدث نفسه بطول البقاء. وأما هذا القول اللي يقوله الكثير اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وكذا، فهذا باطل وهذا غير صحيح، وإنما المسلم في هذه الدنيا يعمل ويخاف الموت، يخاف الموت ويعمل، يأتي بالأعمال الصالحة حتى إذا مات هذا الإنسان كان عنده من الصلاح والخير الكثير بحيث يرحمه الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا تؤجل أعمال المسائل إلى الصباح لأنك لا تدري إذا عشت إلى الصباح، ولا تؤجل أعمال الصباح إلى المساء لأنك لا تدري إذا أصبحت تعيش إلى المساء، وإنما عليك أن تعمل في هذه الدنيا وأن تعرف أن هذه الدنيا قنطرة، فالإنسان أن لا يعمر هذه القنطرة بل عليه أن يعبر هذه القنطرة، لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، أي لا تجعل كل الذي تريده هو فقط الدنيا، وإنما خذ من هذه الدنيا تحتاجه واترك الأمر الآخر، ولا تشتغل في الدنيا إلا كما يشتغل الغريب إذا كان بين أناس آخرين. وأما الحديث الآخر، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله أحبني الناس، قال ازهد فيما عند في الدنيا، يعني خذ من الدنيا الذي تحتاج وعمل بتقوى الله سبحانه وتعالى فيحبك الله، وخذ وازهد فيما عند الناس، أي لا تنظر إلى ما عند الناس، يحبك الناس. وأما أنك تريد أن تأخذ الذي عند الناس وتريد أن تأخذ من الناس فإنك أنت الذي ستخسر، نسأل الله العافية والسلام. وحتى نفهم هذا المعنى أكثر، عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم يكون جائعا ما عنده حتى رديء التمر صلى الله عليه وسلم. وعائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وعين عنده شيء في بيته. وعمر بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم مات ما كان عنده ولا دينار ولا درهم ولا ترك شيء، إنما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وسلاح، وكانت أرض تركها صدقة للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث، يعني ما يورث ما تركناه صدقة، صدقة أي صدقة للناس. والأنبياء ما ورثوا لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، العلم هو ميراث النبوة وليس غير ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير وكان يأكل ويتلوى ويجوع ويأكل من الدقل، فكيف بنا؟ فنسأل الله العافية والسلام. وهذا هو المعنى المهم، بارك الله فيكم في هذا الباب. ابن عمر رضوان الله عليه بريتك ده جزانته الله صلى الله عليه وسلم، der Gesandte Allahs packte mich an meine Schulter und sagte, sei ihm diesseits wie ein Fremder oder wie ein Durchreisender. Ibn Umar radhiyallahu anhu pflegte zu sagen, wenn du schläfst, erwarte nicht den folgenden Tag. Und wenn du erwachst, erwarte nicht den nächsten Abend. Und zehre von deiner Gesundheit für die Zeit der Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod. Hadith von Al-Bukhari überliefert. Das heißt, dass man sich nicht ans Diesseits klammern und es nicht zur Heimat nehmen sollte. Niemand soll sich dazu verleiten lassen, einen längeren Aufenthalt darin zu erstreben. Man sollte sich nicht allzu sehr darum kümmern und sich nicht zu sehr daran binden, nur so, wie dies ein Fremder täte. Und man soll in diesseits arbeiten wie ein Händler, der zu seiner Familie zurückkehren wird. Das heißt, Barakallahu fikum, mit anderen Wörtern, diese Dunya ist nur eine Brücke und man bleibt nicht auf einer Brücke, man baut kein Haus auf dieser Brücke. Man will nicht fest an dieser Brücke halten. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sei in diesem Leben wie ein Fremder. Der Fremde kommt zu Leuten und der hat nur mit bestimmten Leuten Kontakt. Der will sein, vielleicht ist er jetzt wegen Geschäft gekommen zu einer anderen Stadt, dann will er sein Geschäft zu Ende bringen und dann will er zurückkehren. Und das ist barakallahu fikum der Sinn in diesem Zusammenhang. Das heißt, du sollst nicht von den Leuten sein, die, wenn sie eine Handlung durchführen müssen, dann sagen sie, ach, später mache ich das. Und hier sagte Ibn Umar sehr schönes. Er sagte, wenn du erwachst oder wenn du schläfst, erwarte nicht, dass du erwachst, weil du nicht weißt, wann du stirbst. Und wenn du erwachst, dann erwarte nicht, dass du bis Abend bleibst. Und du sollst in diesem Leben, wenn du gesund bist, dann tue, weil Allah subhanahu wa ta'ala gut ist. Weil wenn du krank wirst, dann wirst du das nicht schaffen. Und wenn du jetzt am Leben bist, musst du für Allah subhanahu wa ta'ala wirken. Weil wenn du stirbst, dann gibt es kein Werk mehr und keine Handlungen. Das heißt, sollte man das verstehen. Nicht, dass man denkt, da wird man ewig bleiben. Ewig wirst du nicht bleiben. Du wirst sterben. Und du musst dich vorbereiten auf den Tag vom Sterben und auch vorbereiten auf den letzten Tag. Nicht, dass man sagt, ja, es gibt manche, die sagen, Umar hätte gesagt, pass auf, die sagen, Umar hätte gesagt, wirke in diesem Leben, dass du ewig bleibst und wirke für Al-Akhira, dass du morgen stirbst. Das stimmt nicht. Der Muslim sollte nicht so sein. Der Muslim sollte anders sein. Der Muslim sollte in seinem Leben nur streben danach, dass er für Al-Akhira arbeitet und nicht für diese Dunya. Und da sollte man von dieser Dunya das mitnehmen, was am wichtigsten ist. Wenn du reist, wenn du auf Reise bist, was brauchst du auf dieser Reise? Du brauchst Essen, Trinken, brauchst bestimmte Themen. Dann nimmst du auch von dieser Dunya das genau, Barakallahu fikum, was du für eine Reise brauchst. Du bist auf dieser, in dieser Dunya auf der Durchreise als Muslim. Wenn man das verstanden hat, dann wird man auch danach handeln und dann wird man gewinnen. Wenn man nicht verstanden hat, dann wird man nicht danach handeln. Da hat man selber verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd Sa'idi, erzählte, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und ihn bat, O Gesandter Allah, zeig mir eine Tat, durch die ich, indem ich sie tue, die Liebe Allahs und der Leute gewinne. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, entsage dem diesseits und Allah wird dich lieben. Und entsage dem, wonach sich die Leute sehnen, und sie werden dich lieben. Ibn Majah hat das überliefert. Das haben wir schon erklärt, diese Überlieferung. Wir haben das, Barakallahu fikum, erklärt. Und der Sinn und die Bedeutung von dieser Überlieferung ist klar. Das will, wenn du dieses Leben entsagst, was heißt das? Das heißt, du nimmst von diesem Leben, was wichtig ist, damit du ins Paradies kommst. Und alles andere, was unwichtig ist für dich, sollst du vernachlässigen. Dann wird Allah dich lieben. Und die Leute mögen bestimmte Themen und die sehen sich nach bestimmten Themen. Wenn du, mit anderen Wörtern jetzt, meine Töchter, wenn du deine Nase nicht in den Sachen von den anderen steckst, wenn du das nicht auch von ihnen das nehmen willst, was sie nehmen, dann werden sie dich lieben. Das heißt, wenn du für dich selber bist und du kümmerst dich um deine Sachen, erstmal religiös, ja, du betest Allah subhanahu wa ta'ala an, auch mit den Menschen, du kümmerst dich um deine Person und du strebst nicht danach oder du sehnst nicht danach, was die Leute haben wollen und du suchst nicht das, was sie haben wollen, dann werden die Leute auch mit dir zufrieden sein. So solltest du im Leben sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich lieben und die Leute werden auch dich lieben. Entsage Dunya, wird Allah dich lieben. Entsage das, was die Leute mögen, wollen, dann werden die Leute auch dich mögen. Das haben die halt damals erklärt, diese Überlieferung. Und deshalb brauchen wir nicht viel dazu zu erklären und zu erzählen. An-Nu'man ibn Bashir, An-Nu'man ibn Bashir überliefert, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu an das, was der Mensch im Diesseits erreicht hat, dachte und dann sagte, ich habe gesehen, wie der Gesandte Allahs einen Tag, wie Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, einen Tag und in ungeheurem Hunger verbrachte und nicht einmal verdorbene Datteln finden konnte, um seinen Hunger zu stillen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selber, er könnte das beste Leben führen. Er könnte alles bekommen, was er wollte, sallallahu alaihi wa sallam. Aber er hat das Leben gewählt, dass er bescheiden bleibt und dass er nicht viel hat. Und deshalb, der hat Hunger eines Tages gehabt, der hat auch nicht die schlechte Art von Datteln nicht gefunden, damit er das isst. Aisha radiallahu alaiha erzählte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam verstarb, gab es bei mir zu Hause keinerlei Nahrungsmittel für irgendein Lebewesen. Mehr außer einer kleinen Menge Gerste, die im Regal lag. Davon könnte ich mich noch für geraume Zeit ernähren. Und als ich eines Tages davon nehmen wollte, war bereits alles aufgebracht. Ich überlege mir, im Haus des Propheten Sallallahu gibt es nur ein Stück Gerstebrot oder Roggen. Nur ein Stück. Aisha hat ein bisschen davon gegessen und dann später war das aufgebraucht. Und überlegen wir, wie die Könige und die Kaisern und die anderen gelebt haben zur Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und wie er war. Umar ibn kam einmal zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschaut. Der Prophet saß und er lehnte sich auf ein Teppich aus Holz, ist das so Holzstücke. Und man konnte die Spuren von diesem Holzteppich an Schulter vom Propheten Muhammad sallam sehen. Umar hat angefangen zu weinen. Er sagte, oh Gesandter Allah, schau mal die Könige von Persien und von Rom, wie sie leben, die Herrscher von Persien und von Rom, wie sie leben und schau mal, wie du lebst. Eigentlich sollten wir für dich was Besseres machen. Und der Prophet sallam sagte, lass Umar das Gleichnis von mir und diesem Leben oder dieser Diesseits ist wie eine Person, die auf der Durchreise war. Er hat Pause genommen unter einem Baum, damit er ein bisschen Schatten bekommt. Und dann ist er weiter auf die Durchreise. Das heißt, dieses Leben ist nicht wert, aber natürlich war es und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da sagt man, ja, aber können wir so leben? Ich denke nicht, dass jemand schafft, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu leben. Oder dass jemand schafft, so zu sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten. Aber man sollte versuchen, dass man nicht gierig im Leben ist, dass man bescheiden bleibt in diesem Leben und nicht alles sozusagen verlangt. Amr ibn al-Harith, der Bruder der Mutter der Gläubigen, Juwayriya bint al-Harith, sagt, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verschied, hinterließ er keinen Dinar oder Dirham, keine goldene Münze oder silberne, keinen Sklaven oder Sklavin oder sonst etwas, außer seinem weißen Maultier, das er zu reiten pflegte, seine Waffen und ein Stück Ackerland, welches er den Reisenden vermachte. Das ist bei Al-Bukhari. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam starb und er hat nichts gehabt. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Er hat alles gegeben und alles gespendet. Aisha sagte, wir haben kein Brot zu Hause gehabt. Umar sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Hunger gehabt und er hat kein Dattel gefunden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam starb. Es gab bei ihm zu Hause weder Gold noch Silber, weder Sklave oder Sklaven. Das war nur sein Reittier, heute sagen sein Auto. Ja. Zweitens, der hat nur ein Stück Land. Und der hat auch das, Barakallahu fikum, schon den Armen unter, überlassen, sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wir Propheten, wir vererben nicht. Wir lassen unsere Erbe, was wir gelassen haben, ist das Wissen. Und alles, was der Prophet hinterlassen hat, wurde als Sadaqa, als Spende und Almosen für die Muslime gelassen. Salawatullahi wa sallamuhu alayhi. Und diese Leute, die gegen den Propheten sprechen und die gegen den Islam hetzen, die sollten solche Überlieferungen hören, damit sie wissen, dass diese Menschen, die gegen den Propheten was sagen, sind nur Haufen Lügner, wal'iyadu billah. Und die sind nicht geehrt auch, dass man manchmal mit ihnen diskutiert. Die sind unwürdig, dass man mit ihnen spricht. Weil wenn man von etwas spricht, dann sollte man mindestens ein bisschen lernen. Also, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يقطفها ويجتنيها، أي لما فتح عليهم من الدنيا. عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة سقى كافر منها شربة أو شربة ماء، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، كذلك رواه الترمذي. يا أخوة، حديث خباب مر معنا، مر معنا كذلك من كلام سعد بن أبي وقاص، من كلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كيف عاشوا بفقر كثير، وعلى الرغم من هذا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، على الرغم من هذا ضحوا وآمنوا وعملوا حتى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا، فمنهم من أخذ ثمر ذلك، ومنهم من مات قبل أن يأكل ثمرته من الدنيا، مثل مصعب بن عمير لما مات رضوان الله عليه أكل في شيء يغطوه، فغطوه بعباءة نمرة، فكانوا إذا غطوا رأسه انكشف القمامة، والعكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه. فالله سبحانه وتعالى يفتح على الناس الدنيا، وهذا كلام الصحابة رضوان الله عليهم حتى يبين لنا الأمور، حتى يبين لنا الأمور. بارك فيكم وجزاكم الله خير. عفوا بس دقيقة، شو اليوم مومنت بذلك أما الحديث الآخر أي أن هذه الدنيا عند الله سبحانه وتعالى ليست بشيء، ليست بشيء، بارك الله فيكم جزاكم الله خير، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافر منها شربة ماء، الدنيا ليست بشيء. وطبعا هذا القناعة وهذا الإيمان أن الدنيا ليست بشيء هذا ما يكون عند كل واحد، وإنما يحتاج الإنسان فهم أمور الدين وأمور الشرع وقلبه مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى حتى يفهم مثل هذه المسألة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، يعني هذه الدنيا زائلة ما فيها هذا الخير إلا ذكر الله وعالم متعلم، يعني الذي ينفعك في الدنيا هو أن تتعلم دينك وأن تطبق دين الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى، وتأخذ من الدنيا ما يكفيك لأن تعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، أما غير ذلك فهو لا ينفع يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. خباب ابن الأرت رضوان الله عليه السيد بيغندرت من دم قفيت صلى الله عليه وسلم أوس نوا أم دس والقفل من الله سؤاله Und unser Lohn ist bei Allah. Einige von uns, einige von uns starben früh, ohne dass sie einen Teil ihres Lohnes im Diesseits genossen hätten. Einer von diesen war Mus'ab ibn Umair, der in der Schlacht von Uhud den Märtyrertod fand. Er hinterließ bei seinem Tode nur ein kurzes, buntes Gewand aus Wolle. Dieser war so klein, wenn wir seinen Kopf damit bedeckten, seine Füße bloß blieben. Und wenn wir seine Füße bedeckten, sein Kopf unbedeckt blieb. So wies uns der Prophet an, seinen Kopf zu bedecken und seine Füße mit Gras zu decken. Es gibt andere unter uns, die Rucht ihres Lebens im Diesseits genießen. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Das haben wir auch schon gehabt, diese Überlieferung. Und war Barakamabikum. Das heißt, wenn man Geduld zeigt und nur Allah anbetet, dann wird Allah ihm auch von Dunya den Frucht geben von dieser Dunya. Und er wird viel auch von Allah bekommen. Aber schaut mal, wie die Lage war. Die Sahaba, die haben nichts zum Essen, nichts zum Trinken gehabt. Sie haben trotzdem Allah angebetet. Und sie haben sehr Gutes getan. Und dann haben von ihnen etwas von diesen Dunya mitgenommen, andere nicht wie Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair war einer der Besten von Sahaba radiallahu anhu. Und subhanallah, warum Mus'ab ibn Umair exakt hat er hier erwähnt? Weil Mus'ab ibn Umair einer der besten Jungen in Mekka war und die schönsten und die reichsten. Er war reich. Der war sozusagen so verwöhnt. In Mekka war er bekannt. Als er den Islam angenommen hat, haben ihn seine Eltern von zu Hause weggeworfen. Und er war eigentlich Barakallahu fikum, der Botschafter des Propheten Muhammad sallam nach Medina, bevor der Prophet sallam auswanderte. Er wurde im Prophet getötet, sallallahu alaihi, im Jahre 3. Und er hat ihn hier erwähnt, Khabbab. Er sagte, wir waren arm. Sa'd ibn Waqqas sagte, wir haben nichts gehabt. Wir haben Dornpflanzen gegessen. Und wir sind jetzt Provinzleiter geworden und wir haben alles. Jabir ibn Abdullah hat angefangen zu weinen. Und er sagte, ich erinnere mich, als wir nichts zum Essen gehabt haben. Und Allah hat uns diese große Gabe gegeben. Und jetzt können wir alles tun. Und wir haben so viel Vermögen. Ich weiß nicht, ob das eine Art Strafe für uns ist oder nicht. Dass Allah uns unseren Lohn in Dunya gegeben hat. Aber subhanallah, schaut mal hier diese Überlieferung, wie schön das ist. Er sagt, Mus'ab ibn Umair, dieser reiche junge Mann, der verwöhnt war, der bekannt war in Mekka. Und wie er am Ende starb. Wir könnten seinen Körper nicht bedecken, weil wir so arm waren. Aber dann hat Allah uns alles gegeben. Es ist auf keinen Fall, dass man denkt, wenn Allah dir nicht gibt, dass das schlecht für dich ist. Nein, das kann gut für dich sein. Manche Leute, wenn sie vermögend werden, dann werden sie verdorben. Lieber arm als reich. Und bei manchen, wenn sie reich werden, ist besser für sie. Aber das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, wir wissen das nicht. Deshalb soll man barakallahu fikum wissen, dass diese Dunya gar nicht ist. Der Beweis dafür, Sahl ibn Sa'd al-Sa'di, überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn das diesseits bei Allah so viel gelten würde, wie der Flügel einer Mücke, so hätte Allah einem Kafir nicht erlaubt, auch nur einen Schluck davon zu genießen. Das ist nicht so. Da hat er sinngemäß übersetzt. Sinngemäß. eigentlich, das ist anders. Und zwar, wenn diese Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala so wert von einer Flügel von einer Mücke wäre, hätte Allah subhanahu wa ta'ala keinem Kafir ein Schluck Wasser von dieser Dunya gegeben. Dass die Salz ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht ein Flügel von einer Mücke wert. Was ist Flügel von einer Mücke? Das ist gar nicht. Und so ist auch die Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, weil diese Dunya nicht ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Kafir diese Dunya gegeben. Er soll das genießen, er denkt, er genießt das. Er soll ja genießen, aber am letzten Tag wird er ewig in die Hölle kommen. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diesseitige Leben ist Gefängnis für einen Gläubigen und das ist für einen Kafir, das ist Paradies. Weil er dann später in die Hölle kommt. Und der Mu'min wird ins Paradies kommen. Deshalb ist diese Dunya gar nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala so war. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, verdammt ist die Welt und alles Vergängliche, außer dem Gedenken an Allah, den Erhabenen, wer ihm beisteht und dem Wissenden und dem nach Wissen Strebenden. Das Hadith, das war Al-Tirmidhi und das ist Hassan. Das wird alles in dieser Dunya ist verdorben, hat kein Wert. Außer erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und was dazu gehört. Das ist Anbetung Allahs. Dass man wissend ist in diesem Leben und dass man nach Wissen sucht. Das sind die drei besten Möglichkeiten in dieser Dunya, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist und dass man wirklich in dieser Dunya gewinnt. Sonst hat man nicht erreicht. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ ضيعة فترغب في الدنيا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهي فنحن مصلحون فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك رواه أبو داود وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. يا أخوة لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا يعني لا تبالغوا في حب المال وحب الضيعة. الضيعة هو المكان الذي يكون فيه خضار ويكون فيه زرع, يعني مثل المزرعة اليوم نقول نحن. ما تفعلوا هذا وترغبوا في الدنيا, تحب الدنيا. الإنسان إذا اشتغل في الأرض أو في الكذا فسيحب هذا الأمر وسيترك حبه للخير, فلا ترغب في الدنيا وإنما خذ من الدنيا. لا شك أن الإنسان يتمتع في هذه الدنيا أيضا ولا بأس, ولكن يأخذ من هذه الدنيا ما يحتاجه للآخرة. فهم كانوا يعني في خص كانوا يعني هم مثل الكوخ كانوا يصلحوه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك, يعني الساعة تقوم أعجل من ذلك الذي تفعله أنتم. وفتنة هذه الأمة المال, وطبعا في رواية فتنة الأمة النساء. فما معنى الفتنة؟ يعني امتحان الناس هو بالمال هذه الأمة. وفيه الله أعلم أن المال سيكثر عند المسلمين ولكن سيكون فيه امتحان لهم وفتنة لهم. صلى الله العافية والسلام. Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, strebt nicht nach Grundbesitz, damit euer Verlangen nach dem Diesseits nicht geweckt wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du übertreibst in deine Liebe zu einem Besitz von Landstück oder sowas, von Garten und so, dann wirst du eher wollen, dass du in der Dunya bleibst. Beispiel, heute, wenn jemand mit einer Arbeit anfängt, und da muss man zum Gebet, da sieht man, dass manche Leute wegen der Arbeit vernachlässigen das Gebet. Weil er sagt, nein, ich muss arbeiten, ich muss was machen. Und genau hat der Prophet das hier erwähnt. Also wenn du viel an eine Sache in dieser Dunya, wenn du gebunden bist an diese Sache und wenn du diese Dunya, nach dieser Dunya verlangst, dann wirst du das Recht Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr praktizieren. Und das ist, was ihr gemeint habt. La tattakhidhu ad-dayaa'a fi al-dayaa'i fi al-dunya. Abdullah bin Amr bin al-As berichtete, dass der Prophet sallam, kam an uns vorbei, als wir mit der Reparatur einer Hütte beschäftigt waren. Er fragte uns, was macht ihr da? Wir antworteten, wir reparieren sie, sonst stürzt sie ein. Daraufhin sagte er, ich sehe die Sache, das heißt der Tag des Gerichtes, noch schneller kommen. Das heißt, du reparierst deine Hütte, aber der letzte Tag kommt schneller. Und das Sterben ist schneller als Reparieren von einer Hütte. Das heißt nicht, dass man um sein Haus nicht repariert oder dass man kein Haus oder dass man in der Wüste bleiben sollte. Aufpassen! Der Sinn ist, dass wir hängen nicht so an diese Dunya, dass du deine Religion vernachlässigst, weil du behauptest, du willst dein Haus oder deine Arbeit und so weiter. Das ist der Sinn hier. Aber du kannst natürlich, du sollst in dieser Dunya gut leben, du sollst natürlich ein Haus haben oder eine Arbeit haben, damit du dich ernähren kannst. Ka'b ibn Ayyab, Allah alayhi, sagte, ich hörte den Propheten sallam sagen, jede Gemeinde, jede Umma wird geprüft werden und die Prüfung für meine Gemeinde oder Umma ist das Vermögen oder Wohlstand. Wir werden geprüft durch Vermögen. Und nicht, dass man denkt, wenn du reicher wirst, dass das besser für dich ist. Nein. Das ist eine Prüfung für dich. Was wirst du mit diesem Vermögen machen? Was wirst du mit diesem Geld machen? Und das wird Allah subhanahu wa ta'ala uns fragen am letzten Tag. Und er wird natürlich, und du musst dich vorbereiten. Vorbereiten für den letzten Tag, weil die Sache, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, nicht leicht ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa'an Abi Amr wa yuqal Abu Abdullah wa yuqal Abu Layla Uthman ibn Affan radiyallahu anhum, anna Nabiya sallam qal ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء الحديث ضعيف وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يعني يا ابن آدم هذا هو مالك. ألهاكم التكاثر أي شغلكم تكاثر الأموال والأولاد عن دينكم حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم من أهل القبور بعد موتكم. فالإنسان ما له من هذه الدنيا إلا ما أكل وشرب والذي يبقى له هو ما أعطى لله سبحانه وتعالى وتصدق لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Die nächste Überlieferung von Abu Amr, Abi Amr oder Abu Abdullah oder Abu Layla. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Jeder Mensch nur zu folgenden, der Prophet hätte gesagt, jeder Mensch ist nur zu folgenden Berichte einer Wohnstätte, worin er leben kann, Kleidung, um seine Blöße zu bedecken, und einem Stück Brot und Wasser. Aber diese Überlieferung ist schwach. Farakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Deshalb lassen wir. Abdullah ibn Shakhir, Abdullah ibn Shakhir, berichtet, es kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gerade aus der Sura Al-Takathur rezitierte: Das Streben nach immer mehr lenkt euch vom Höherem ab. 102, die erste Eier. Und er sprach: Der Sohn Adams spricht, mein Besitz, mein Besitz. Was kannst du denn besitzen, o du Sohn Adams, außer einer Mahlzeit, die verschwindet, einem Kleidungsstück, das du abtragen konntest, oder der Sadaqa, die du errichtet hast? Das ist bei Muslimen überliefert. Al-Hakum al-Takathur, hatta zurtum al-Maqabir. Der Mensch will mehr haben in diesem Leben. Mehr Vermögen, mehr Kinder, mehr Macht, alles mehr. Und während der Mensch so ist und er beschäftigt sich mit diesen Themen und vernachlässigt seine Religion, dann wird er sterben. Und wenn wir da wach bezüglich dieser Wahrheit, dass dein Vermögen und dein Besitz in diesem Leben nichts war. Du hast gegessen und das verschwand, und du hast dich angezogen und deine Bekleidung wurde zerrissen und du hast es weggeschmissen. Und du hast gespendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist dein Vermögen. Das ist dein Vermögen, was du gespendet hast und Allah subhanahu wa ta'ala von dir angenommen hat. Und das ist das Wichtige in diesem Fall. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. So ist der Mensch überhaupt. Ich meine, wir können nicht sagen, ja, dass die Menschen nicht so sind. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله والله إني لا أحبك لا أحبك فقال انظر ماذا تقول قال والله إني أحبك ثلاثا قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى الحديث ضعيف الحديث ضعيف هذا أنه قال له أحبك يا رسول الله قال له أنت ستكون فقير هذا يقول الكثير من الناس ولكن هو ضعيف عثمان كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان غني أبو بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان غني ما فقر فذلك انتبهوا لهذا بارك الله دي بليفرنك Die nächste Überlieferung 484 bei euch. Und zwar, Abdullah ibn Mughaffal berichtete, ein Mann kam zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, O Gesandter Allahs, bei Allah, ich liebe dich. Dreimal hat er das gesagt. Der Prophet sagte ihm, wenn du mich liebst, wenn du mich wirklich liebst, dann bereite dich auf ungeheure Armut vor. Denn die Armut eilt jemanden, der mich liebt, eher als ein Fluss sein Ziel. Diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Und weil das schwach ist, brauchen wir nicht zu behandeln. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wa an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani jai'ani ursila fi ghanamin bi'afsada lahuma من حرص المرء على المال والشرف في دينه عن عبد الله بن مسعود قال قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصيرا فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بارك الله فيكم. كعب ابن مالك رضوان الله عليه بدليفة، طبعا الأحاديث واضحة، كعب ابن مالك رضوان الله عليه بريشت ده جزنت الله صلى الله عليه وسلم تاخده زواي هونغريجي وولفه إن أنا هيرده شافه كنن keinen größeren Schaden anrichten als den, der durch die Habsucht eines Menschen nach materiellen und immateriellen Gütern entsteht. Das heißt, wenn man reicher wird und wenn man Macht haben will und sich zeigen will, das verdirbt eine Person mehr als zwei hungrige Wölfe, wenn die in eine Herde von Schafen gelassen werden. Überleg dir, zwei Wölfe und Schafe, was werden die machen? Und das Vermögen und diese Macht, Habgut, Machtgut und so, Machtsucht und so weiter, ist schlimmer für eine Person als dies. Und das ist ein schönes Beispiel. Wenn Mas'ud radhiyallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages auf einer Palmfasermatte schlief und als er erwachte, waren die Abdrücke der Matte auf seinem Körper sichtbar. Er sagte, O Gesandte Allahs, dürfen wir dir eine weiche Matratze geben? Er antwortete, was habe ich mit dieser Welt zu schaffen? Im Diesseits bin ich nur wie ein Durchreisender, der im Schatten eines Baumes rastet und ihn wieder verlässt, nachdem er etwas geruht hat. Und das ist das Beispiel von Dunya. Und so sollten wir eigentlich sein. Aber das ist vielleicht schwer. Und nochmal, man sollte solche Überlieferungen mit anderen auch Überlieferungen sozusagen verkuppeln und kombinieren. Der Prophet sagte, ni'mal mal as-salih inda rajul salih. Das beste Vermögen ist bei dem besten Mann. Und er sagte, der gläubige Muslim, Mu'min, der vermögend ist, ist besser als derjenige, der arm ist. Das wird in der Spende hier. Und er sagte, auch sallallahu alaihi wasallam, man kann in diesem Dunya ein großes Haus haben, gute Frau und das gehört Barakallahu fikum zur Freude eines Moslems. Das heißt, wir müssen das kombinieren miteinander. Aber das heißt allgemein, man sollte nicht an diese Dunya hängen, sondern man sollte davon ausgehen, man kann jederzeit sterben und deshalb man sollte für Al-Akhir arbeiten, nicht für diese Dunya. Nabi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار والجد يعني الغنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا مر كلها مرت معنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني ليس لأن الإنسان فقير يظن أنه أن غيره أفضل منه، وهذا الفقير يدخل قبل الغني. ليش؟ لأن الغني لسه سيحاسب على ماله، من أين لك هذا المال؟ ماذا وضعته؟ فأين وضعته؟ في ماذا؟ ومر معنا أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، وكذلك بارك الله فيكم لأنه عامة من يدخل الجنة المساكين هم يدخلوا، ولكن الآخرون يحاسبون لسه على المال ويسألون. وكل شيء عدا الله سبحانه وتعالى باطل، كل شيء يزول إلا الله سبحانه وتعالى، فهو باق سبحانه وتعالى، ونحن نأخذ الحق ولو كان جهالا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Ibn Abbas, Entschuldigung, Abu Huraira radhiyallahu anhu, überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die armen Menschen werden das Paradies 500 Jahre früher betreten als die Reichen. Warum? Weil die Reichen, die werden gefragt bezüglich des Vermögens, was sie gehabt haben. Woher? Und was habt ihr mit diesem Vermögen gemacht? Woher habt ihr das? Und was habt ihr damit gemacht? Aber die Armen, die haben nicht viel, deshalb kommen sie schneller ins Paradies. Und Ibn Abbas und Imran ibn Hussein erzählten, dass der Prophet sagte, als ich ins Paradies schaute, sah ich, dass die meisten seiner Bewohner Arme waren. Und als ich einen Blick ins Höllenfeuer warf, sah ich, dass die meisten seiner Bewohner Frauen waren. Sie waren Frauen. Usama ibn Zayd radhiyallahu alayhi sagte, der Prophet sagte, ich habe einen Blick geworfen ins Paradies. Die meisten, die im Paradies waren, die waren die Bedürftigen. Und die Vermögend, die Leute, die vermögend sind, die waren gesperrt. Und die Leute von der Hölle waren schon in der Hölle. Die erste Überlieferung, klar, die Leute kommen erstens vor den anderen, weil die anderen vermögend waren und die werden nach ihrem Vermögen gefragt. Die zweite Überlieferung, die meisten, die ins Paradies kommen, sind die Bedürftigen und die Armen, und die meisten, die in der Hölle sind, sind Frauen. Der Prophet hat das erklärt. Warum? Die letzte Überlieferung für heute, Barakallahu fikum. Abu Huraira überliefert, dass der Prophet sagte, das Treffendste, was ja von einem Dichter gesagt wurde, ist, was Labid sagte, gewiss ist alles außer Allah nichtig. Labid, barakallahu fikum, war ein Dichter vor islamischer Zeit und er hat dieses Wort gesagt, das ist alles außer Allah, er ist vergänglich. Alles vergeht, aber Allah subhanahu wa ta'ala bleibt ewig, subhanahu wa ta'ala, und natürlich, alles ist, nutzt nicht, außer was man für Allah subhanahu wa ta'ala macht, dann ist das nützlich, weil das bleibt. Obwohl das von einem Dichter ist, aber trotzdem wird von einem Dichter بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Wir stoppen hier. Inshallah. Und somit haben wir Kapitel 55 zu Ende gebracht. Ich hoffe, dass man Barakallahu fikum versteht, was der Sinn ist. Der Sinn überhaupt ist in diesem Kapitel, dass man weiß, dass man etwas versteht. Diese Dunya ist vergänglich, sie wird nicht ewig. Und das Paradies ist ewig. Diese Dunya sollte man nicht so betrachten als alles, sondern in dieser Dunya muss man arbeiten und leisten, damit man am Ende ins Paradies kommt. Und der Schlaue soll verstehen und handeln nach diesem Verständnis. Wir leben und am Ende entweder ins Paradies oder in die Hölle. Hast du für Allah gelebt und hast du das gemacht, was Allah von dir will, dann wirst du gewinnen. Hast du das nicht gemacht, dann wirst du verlieren. Schau nicht, was die anderen tun und was die anderen machen und sagen. Wichtig ist, was du tust und was du sagst und was du oder wie du in diesem Leben gehandelt hast. Am letzten Tag werden die anderen dir nicht helfen können. Was dir hilft, ist das gute Werk, was du geleistet hast in diesem Leben. Das ist der Sinn überhaupt. Entweder versteht man, oder am Ende, barakallahu fikum, jeder wird natürlich allein vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Deshalb, diese Kapiteln jetzt, die sind in dieser Richtung viel. Der Autor bringt die Beweise, damit die Leute das verstehen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. In der Sura Al-Waqi'a ist ja berichtet von den Leuten in der Mitte, von den Leuten zur Rechten und den Leuten zur Linken. Und es das heißt auch bei den Leuten in der Mitte, dass es viele von den vorherigen, aber wenige aus der späteren Zeit sind. Während es bei der rechten Seite andersrum ist, dass es viele aus der späteren Zeit sind, aber wenige, Auf jeden Fall wollte ich jetzt fragen, was dazu sagen. Der Unterschied ist zwischen den wenigen von heute, die in der Mitte sind, und von den vielen, die auf der Rechten sind. As-Sabiqun, As-Sabiqun. Es gibt As-Sabiqun, wa Ashab al-Yamin, wa Ashab al-Shimal. Das heißt, es gibt Leute, die schneller ins Paradies kommen, weil sie so gut gewirkt haben in diesem Leben und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala befürchtet, sie haben das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Und deshalb, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, diese Leute, die sind ja zahlmäßig wenig, aber von diesen wenigen, die meisten und die Mehrheit sind von As-Sabiqun. Aber dann die anderen Leute nachgekommen sind. Ihr Taqwa ist weniger geworden, ihr Wissen weniger, ihr Liebe zu Allah ist weniger geworden. Sie sind auch gut, aber die sind nicht wie die erste Gruppe. Die Menschen sind drei Gruppen. Oder allgemein, die Menschen sind zwei Gruppen. Eine Gruppe kommt ins Paradies, eine Gruppe geht in die Hölle. Allgemein. Jetzt von dieser Gruppe, die ins Paradies kommen, dann haben wir verschiedene Niveaus. Und das Höchste ist für diese Leute, die am schnellsten ins Paradies kommen. Und die, warum sind sie anders? Ja, vergleiche, wenn du jetzt As-Sahaba, Radwallahu alayhim, mit uns heute vergleichen würdest, was sind wir für As-Sahaba bezüglich Islam? Nichts. Und der Sinn. Kann ich so werden wie die? Versuch, inshallah, es kann sein, aber dass man so wie die Sahaba wird, das ist barakallahu fiik nicht so leicht. Aber wir sind auf ihrem Weg. Der Bruder stellt eine Frage und sagt, gibt es eine Überlieferung? O Musa, du wirst am letzten Tag zu Allah nicht mit einer schlimmeren Sünde als die Liebe zu dir sein. Ich kenne so, Allahu Akbar, weiß ich nicht. Khair, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Will Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.